Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio in Bermuda Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 14.10. ist. Erste, genau. Genau, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und neben mir sitzt der wunderbar bezaubernde Uli von der Band Bum Kun Cha Youth. Ja, vielen Dank, Rudi, erstmal für die Einladung. Und danke, dass ich so viele Lieder gleich von Bum Kun Cha Youth spielen kann. Wie spricht man das aus? Bum Kun Cha Youth. Ah ja, Bum Kun Cha Youth. Ich weiß, wie es betont wird, ne? Ja, Mikrofon immer ans Kinn, okay. Auch wenn es bei dir fehlt, aber nicht unters Kinn, sondern ans Kinn. So, genau. Wie so eine Bartverlängerung quasi. Genau, ja. Wie so ein Ziegenbärtchen. Dann passt. Ja. Ja. Ja, sollen wir gleich mal eins. Ja, können wir machen. Wir können dich auch mal erstmal ein bisschen vorstellen. Und zwar, wir kennen uns ja eigentlich überhaupt nicht. Also vor 20 Minuten hast du hier einen Raum betreten und vorher waren wir ja uns sozusagen fremd. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, uns kennenzulernen, weil ich habe auch ein Interesse dran, weil ich das ja auch nicht mehr lange machen kann, das mit dem Pogo Radio aus Altersgründen. Und ich suche ja einen Nachfolger. Also ein junger, dynamischer Mann, der das Zepter in die Hand nimmt und dann für mich die Sendung weiter moderiert, die nächsten 30 Jahre. Interessant zu hören, dass du da draußen findet sich bestimmt jemand. Ja, aber mal gucken, ob du dich da bewährst. Vielleicht bist du ja der Richtige. Ja, das der hier ein bisschen frischen Wind reinbringt. Du hast jetzt hier ganz neue Musik dabei. Ein bisschen weg vom Punk, mehr so Richtung, was für eine Richtung ist denn das? Ich kenne mich da nicht so aus. Synthie-Pop teilweise, also Unzers würde ich auf jeden Fall so beschreiben. Ja. Und die anderen Sachen, also ein paar Punk-Sachen. Pop heißt der immer populär, ne? Also populär seid ihr jetzt wirklich, also so, dass er jetzt da so, seit der Linus ja auch nicht mehr beim Intro mitmacht, wird wahrscheinlich auch nicht mehr in die Lasercharts kommen. Nee, so richtig populär. Deswegen ist ja auch gut, jetzt die Möglichkeit, mal ein, zwei Lieder überhaupt im Radio zu spielen. Also eventuell ist ja sogar Premiere. Also ja. Von daher, also. Mal zu eurer Band. Ihr habt ja jetzt 20-jähriges Jubiläum. Weil 95 habt ihr euch gegründet, habe ich vorher gelesen noch auf Wikipedia. Ja, ich war mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob das stimmt. 95 oder 96 oder so. Aber es kommt schon ungefähr hin. Ja, 20 Jahre auf dem Buckel. Wie viele Konzerte? Ja. 3, 4? Also es könnte schon auf jeden Fall zweistellig gewesen sein, aber ja? In der niederen Zahl auf jeden Fall. Ja. Also ja. 120? Weiß ich jetzt nicht, will ich mir jetzt nicht so festlegen, ja. Aber es kann schon. Also es waren auf jeden Fall nicht so viele. Ja. Von daher ist es auch kommen die 20 Jahre mal schnell zusammen, als wenn man sowieso nicht so viel macht. Ja, ja, es gab ja auch irgendwo eine Zeit, da habt ihr gar nichts gemacht, ne? Also zumindest nicht so viel, keine Veröffentlichung in dem Sinn, aber im Prinzip. Liegt es ja daran, weil ihr da so irgendwie, einer kommt ja, wo kommst du her? Ursprünglich. Ja, oder jetzt? Ich wohne ja in Köln. Du wohnst in Köln? Ah ja. Genau. Aber die Band kommt ja ursprünglich irgendwie mehr aus dem Hessischen. Also wir haben ja die Band damals in Darmstadt gegründet. Ja. Und hatten die eigentlich immer zusammen betrieben, also der Linus und ich. Mhm. Und es war aber immer eine wechselnde, also es waren teilweise immer wechselnde Mitglieder. Ja, so dabei. Wie es halt so ist, ne? Genau, genau. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall immer, also an immer Songs, an Songs gearbeitet. Warum bist du so vorsichtig? Hast du Angst, du erzählst was Falsches und dann kriegst du dann auf den Deckel von den anderen Bandmitgliedern oder wie? Also, Mitgliedern ist auch ein bisschen übertrieben. Ja. Also. Nee, ich muss halt da auch immer überlegen, wie das eigentlich. Das hättest du auch vorher mal überlegen können, Mensch. Jetzt haben wir das vor 2 Wochen ausgemacht, dass du herkommst und jetzt plötzlich. Das stand gar nicht im Flyer. Wie im Flyer, stand nicht im Flyer. Ich habe genaue Anweisungen rausgegeben. Wenn du hier Nachfolger werden willst, dann musst du ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Spiel doch mal ein Lied von uns. Also. Hm? Oder du hast jetzt schon eine andere. Ja, ich habe jetzt gerade Pesco gespielt, das hast du gewünscht, ne? Von ihrer neuen Platte Diener der Party, die Platte des Jahres 2014. Warum gerade das Lied Merkel Jugend? Ja, also hat mir immer ganz gut gefallen, ja, auf jeden Fall. Ganz also weil es halt gutes Lied ist. Also, ja, also relativ melodisch auf jeden Fall. Also ich fand immer von der Platte so die letzten 3, 4 fand ich irgendwie immer am besten. 3, 4 von was? Von der Platte? Von der Platte. Die Lieder? Also 11, 12, 13, 14 so. In der, ach so, du bist nur so ein klassischer CD-Hörer. Der dann irgendwie, nicht unbedingt, nee, aber bei der, ja, Platte fällt, ist mir es irgendwie aufgefallen. Oder LP-Hörer. Oder wie? Eigentlich nicht unbedingt, aber weil ich es halt als CD habe und dann guck mal immer, welche Lieder gut sind und dann ist meistens, kann ich mir die dann nach Zahlen immer ganz gut merken. Ach so. Mhm. Lieder nach Zahlen merken. Seltsam. Hören nach Zahlen. Ja, also, spiel mal was von eurer Band, Boom Kuncha Youth. Ja, du kannst doch erst das Egotronic-Lied spielen. Nee, warum soll ich das Egotronic-Lied spielen? Das passt ja jetzt gar nicht. Außerdem, ich habe dir ja auch noch die Anweisung gegeben, soll ich dir keine Lieder mitbringen, die länger als 3,5 Minuten sind. Ach so, ja, stimmt. Das und halt, ja, das Egotronic-Lied ist schon extrem lang. Ja, und das Boom Kuncha Youth-Lied Psychiatrie, das ist etwas kürzer. Mhm. Von wann ist denn das? Weißt du das noch? Das ist ungefähr vor 2 Jahren. Ah ja. Ja, Psychiatrie. Da ist halt die Frage, ne? Könnte man sich jetzt philosophisch drüber unterhalten, ob das jetzt noch Punk ist oder Pop oder sowas, ne? Aber ich meine, Punk ist ja immer dadurch ausgezeichnet worden, dass man eigentlich, man kann nichts, man macht irgendwas halt, ne? Irgendwie, man kann seine Instrumente nicht beherrschen, ne? Bei hat euch ist es so. Angehört? Ja, ich habe da wahrscheinlich irgendwie auf Diskette irgendwie so Studio Soundmaker von Data Becker gekauft und das war. Dann die Standardtöne genommen und dann zusammengeknüppelt. Teilweise. Und noch 2 süße Mädels dann mitsingen lassen. Schätze ich mal. 3. Also, das war jetzt sogar schon mit Ableton produziert, in Anführungszeichen. Aber halt auch nur mit ganz einfachen Synthie-Programmen. Also, Kannst du, machst du das dann irgendwie mit Ableton? Genau, das habe ich. Beherrschst du das Programm auch oder nur so? Also, ja, also was heißt beherrschen, das müssen irgendwie andere entscheiden. Also ich die einfachen Sachen kann ich natürlich, aber so richtig ausgefeilte, also da kann man bestimmt immer noch was dazulernen. Also du weißt, wo die Knöpfe sind. Ja, also ich weiß, wo die Maus ist und wo man die Knöpfe bedient. So. Nee, also ich rede jetzt nur so, weil ich habe da irgendwie mal angefangen mit GarageBand irgendwas zusammen zu hämmern und so richtig kapiert habe ich das immer noch nicht so. Ja, dafür braucht man Ableton eigentlich auch nicht. Für was? Also für so normale Waffspuren zusammenzufrickeln. Also da reicht ein normales Mischprogramm, würde ich vermuten. Also. Ja, aber Drumcomputer, den macht man ja mit Ableton auf einer Spur. Und dann kommt dann der Synthesizer drunter. Oder spielt er den richtig ein? Es ist unterschiedlich. Du bist ein ganz schön schwammiger Typ, weißt du das? Du weißt jeder Frage weißt du aus. Also ich persönlich kann überhaupt... Du könntest ein guter Politiker werden. Also ich kann kein Klavier spielen, sagen wir so. Also ich spiele das jetzt nicht live ein, aber ich muss schon einen Synthesizer, die Tasten muss ich schon bedienen. Ich könnte zwar theoretisch auch mit der Maus dann irgendwie die alles setzen, aber es ist natürlich einfach, wenn man es auf dem Synthesizer dann einspielt oder halt mal guckt, welche Töne passen könnten, dass man dann einspielt und dann halt das wieder dann sauber irgendwo hinsetzt oder die nicht passenden löscht und dafür ist es ja da, das Programm. Ja, cool. Ja. Und was, habt ihr irgendwie noch Zukunftspläne oder wie sieht's aus? Ja, wir wollen auf jeden Fall also dieses Jahr dann noch eine CD oder Platte oder so einen Tonträger mit mehreren Sachen machen und da kommen dann auch die ganzen Singles auch mit drauf und dann noch einige neuere Lieder. Ja. Also ist auf jeden Fall geplant, ob es dann wirklich am Ende des Jahres dann wirklich klappt. Also eigentlich hatte ich es schon vorgehabt für dieses Jahr, Ende des Jahres, aber dann kommt wieder zu viel dazwischen. Und dann klassisch auf CD und nicht irgendwie gleich bei Bandcamp oder sowas reinschmeißen. Das weiß ich jetzt. Ist ja eigentlich so, der Vertriebsweg hat sich ja... Ja, oder er hat erstmal die Jahre geändert. Ganzen Lieder auf jeden Fall sammeln. Weil wenn du CDs machst, ne, dann hast du deine tausender CDs oder 500 Stück und du musst sie dann per Hand dann irgendwie dann verteilen. Oder, stimmt, oder verschenken. Oder verschenken oder verschicken oder, ne? Ja, dann kommt mal eine Mail rein und sagt, ja, ich hätte gerne eure CD, dann muss ich zum Briefkasten latschen und Briefmarke kaufen und Umschlag und so. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt heute noch so ist. Also ist ja schon ein bisschen nervig. Klar, oder man stellt das halt irgendwo dann rein. Genau. Kann man auch machen. Kann man machen. Man kann auch dafür Geld verlangen. Bei Bandcamp zum Beispiel kann man irgendwie, glaube ich, Geld verlangen. Weiß zwar nicht, wie das geht, aber es geht irgendwie. Machen auf jeden Fall einige Bands. Ja, klar, wäre auch eine Überlegung, aber dann im Endeffekt ist ja gut, wenn man trotzdem irgendwie einen Tonträger hat. Ja. Vor sich liegen hat, finde ich immer ganz gut eigentlich. Zum Angucken, anfassen. Genau. Ja, gut. Aber es muss halt erstmal auch fertiggestellt werden und dann mal gucken. Also. Ach, das Mikrofon bitte nah dran. Man merkt den Unterschied. Man merkt echt den Unterschied. Das Mikrofon ist unempfindlich. Das heißt, es ist besser, wenn du das ans Kinn hältst, weil du schon sowieso eine leisere Stimme hast als ich. Und so klingt es dann, als würdest du dann hinten irgendwo im Eck irgendwie kniend liegen oder sowas. Kniend was, liegen geht ja nicht. Eine leisere Stimme? Ne? Was? Eine leisere Stimme, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, du hast eine leisere Stimme als ich. Also hör ich hier auf dem Kopfhörer. Nee, klar, vielleicht höre ich meine eigene Stimme ja noch irgendwie in meinem Kopf noch zusätzlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich hier schon runtergepegelt, ne? So, also ich wollte mal fragen an Uli. Komm, ich hab ja eine Online-Redaktion, die mir so ein bisschen unter die Arme greift, wenn ich hier nicht mehr weiter weiß. Fragen an Uli. In welchem Stadtteil von Köln wohnst du? Beim Neumarkt, also Mitte. Wie heißt der Stadtteil? Was ist das? Altstadt Süd oder Altstadt Nord? Ist das irgendwie so komisch Palentonviertel oder sowas? Gibt es da so ganz abgefahrene Namen? Nee, ich glaube, das heißt Altstadt. Altstadt Nord müsste das eigentlich sein. Also ich bin jetzt erst hingezogen. Ja. Wenn das die Frage beantwortet. Ja, das Frage beantwortet. Magst du auch Entertainment? Also ich habe es mal gehört. Die kommen doch aus Frankfurt, ne? Ich bin da ehrlich gesagt überfragt ein bisschen. Also, ja. Die kommen aus Frankfurt. Also ich habe nur den Namen schon mal gehört, aber kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Mhm. Ja, hast du ein Lied von Entertainment dabei? Nein, hat er wahrscheinlich nicht. Schreibt man Uli mit 2L oder mit einem? Ja, mit einem. Genau, findest du das Mikro eklig? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund. Eklig eigentlich nicht die ich kann dir neuen ich hab hier noch Ersatzüberzieher. Mal gucken, ob ich den finde. Nee, komme ich gerade nicht dran, aber den könnte ich dir dann geben. Nee, also so eklig ist es eigentlich nicht. Es ist halt ungewohnt, dass man das. Da haben aber schon einige Leute reingespuckt, ne? Also nur mal zur Info. Aber es hat ja eine Woche lang, liegt es hier einfach nur so rum und passiert gar nichts. Das heißt, die ganzen Viren und die Bakterien sind eigentlich abgestorben. Aufgrund des trockenen Klimas in dem Schaumstoff. Kann ich dich beruhigen. Sagt ein Biologe oder? Sagt einer, der gern Galileo guckt bei ProSieben. Ja. Okay, dann verlasse ich mich mal drauf. Also. Ja. Okay, also Entertainment, das wäre eigentlich ein guter Musikwunsch, ne? Ja, den können wir nachher noch erfüllen. Jetzt spiel mal ein Lied, was du dir gewünscht hast, nämlich Doktorella, finde ich sehr interessant. Was geht's denn da? Jetzt schalten gleich alle. Warum schalten gleich alle aus, oder was? Ja, also ich finde auf jeden Fall, also das sind ja die Kerstin und Sandra Greta, die früher auch bei der Spex geschrieben haben, die drei, also das sind die Band machen quasi und die haben halt ein relativ... Zwei Redakteurinnen von der Spex. Frühere Redakteurinnen, ja. Also noch aus den 90ern, die damals relativ bekannt waren und die zufällig aus der aufs gleiche Gymnasium gegangen sind wie ich. Also. Mhm. Und deswegen dachte ich, es wäre... Könnte man auch auf jeden Fall mal mitbringen. Und das Video ist auf jeden Fall ganz witzig. Also, das wir jetzt gerade nicht sehen können. Ja, kann man sich ja nochmal angucken. Kann man sich dann vielleicht nochmal angucken. Aber Doktorella, also auch eine Band aus woher? Berlin. Berlin. Du warst in Berlin auf dem Gymnasium? Nee. Nee, die sind ursprünglich kommen die aus Moosbach, wo ich herkomme, also Heidelberg. Ja, Moosbach, ja. Sag mal was. Ist es noch Baden-Württemberg? Ja, gehört zu dann Baden. Gehören sie zu den Schwabinifizierer Berlins dann? Böswilligerweise, ne? Jetzt nicht. Weil als Baden-Württemberger sind ja für Berliner alle Schwaben, ne? Ja, du willst mal wieder ausweichen. Du denkst zu viel nach. Das ist das Problem an der Sache. Ich glaube, du kommst nicht in die engere Wahl meines Nachfolgers. Hätte ich vorher vom Linus Volkmann vielleicht noch ein bisschen briefen lassen sollen, was auf dich zukommt. Ich glaube, der wollte ja nichts Gutes tun, sondern eher was Böses. Der hockt jetzt wahrscheinlich feixend, lachend an seinem Computer und hört im Stream jetzt gerade zu und denkt sich, und reibt sich die Hände so. Mach doch mal das nächste Lied. Also. Ja, das nächste Lied. Ja, klar, mache ich. Doktorella. Mit dem ich rückwärts reden kann, legen wir dann of sympathy. Upgrade my heart. Ich brauche ein Genie, das mein Herz repariert. Ich brauche ein Genie, das am Abgrund flaniert. Ich brauche ein Genie, den gleich und gleich gesellt sich gern. Meine Schokoladenseite könnte sich vermehren. Bist du der Typ fürs Grobe, fürs Feine und fürs Allgemeine? Bist du ein Genie, auch auf anderem Ja, ihr habt ja einen Haufen Singles rausgebracht, ne? 5 Stück oder sowas? Ja, also die letzten 2 Jahre 6 Stück. Und ganz am Anfang unsere ersten 2 ja. CD-Singles habe ich auch noch mitgebracht. Ja, und gerade eben der Hoshi aus dem Chat oder aus der Online-Redaktion hat eine Frage an dich. Ja, habt noch eine Split mit ARM81 gemacht. Hier ist sie. Ich halte sie gerade mal in die Webcam hoch. Wie sind die Jungs so? Sind das nette Typen? Hast du das neue Album? Findest du es gut? Jetzt nicht ausweiten, sondern beantworten. Also, die sind, also einen von ARM81 hatten wir beim Konzert jetzt mal kennengelernt, wo wir in Nürnberg gespielt hatten. Ja. Und der war auf jeden Fall nett gewesen. Und das neue Album kenne ich jetzt persönlich, also nicht komplett, aber so ein paar Songs, also finde ich auf jeden Fall gut. Ja, und dann habt ihr, wo ihr den Game kennengelernt habt, da habt ihr gesagt, so macht dann zusammen eine Single oder wie? Eine Split-Single. Der Linus hat ihn irgendwann mal kennengelernt, also und hatte da mal angefragt oder die hatten beide die Idee, das weiß jetzt nicht genau, wie das überhaupt zustande kam. Ja, und du hast ja gesagt, jo. Ja, ich hatte halt, wie gesagt, die ganzen Songs dann irgendwann fertig gemacht. Der Linus hat immer drauf gewartet, dass die auch fertig werden, weil auch immer so Termine, weil es immer Termine gab. Ja. Und Termine das, halt, ne? Genau, ja. Termine, also Abgabetermine. Ja. Und das war eigentlich immer so das Thema gewesen. Ah, ja. Und Abend 81 hat dann, glaube ich, auch schon langsam drauf gewartet, dass es irgendwann mal von unserer Seite fertig gemacht wird. Und und dann irgendwann vor 1,5 Jahren ist es dann, glaube ich, kam dann die Single. Ja, da spielen wir das Lied von Abend 81, das auf dieser Single ist. Das heißt Millions of Bonds of Friendship. Was heißt das übersetzt? Was sind Bonds? Ich habe das überfragt. Also, off könnte ich noch beantworten. Ja, Millions weiß ich auch und Friendship weiß ich auch, aber Bonds? Bünde vielleicht. Ja, könnte sogar ja. sein. Okay, ARM81. We'll be right back. Ja, das war ein Arm 81. Und der Hoshi hat jetzt uns gerade aufgeklärt, der jetzt hier gerade in der Online-Redaktion sitzt. Bonds heißt Fesseln und da kommt auch das kommt auch in dem Wort. Davon wird doch auch Bondage abgeleitet. Hätte man eigentlich drauf kommen können. Stimmt. Wenn man sich ein bisschen sexuell mehr interessieren würde. Wie sieht es denn bei dir so sexuell aus? Du weichst wieder meinen Fragen aus, ich merke das. Ja, nächstes Thema. Okay. Ja, nächstes Thema. Ich hab ja schon im Vorfeld angekündigt, dass ich hier keine Interview-Geschichte mache, sondern dass es mir so, wir unterhalten uns hier zusammen freundlich und trinken Bier. Du trinkst gerade Cola mit Jägermeister. Ja, und du hast jetzt auch schon eine halbe Stunde schon geschafft. Ne? Also schon so, wir können jetzt auch gleich Bergfest feiern. Also es ist nur noch eine halbe Stunde und dann bin ich wieder entlassen. Und dann war der Ja. Also der Linus hat dir da, glaube ich, keinen Gefallen getan damit. Ja, das... Ja, der hat es wahrscheinlich gewusst, was auf dich zukommt, aber du nicht. Das war doch ja. Absolut böswillig Absicht. Ja, es war echt böswillig. Nee, also da muss ich dir auch ein bisschen Schutz nehmen und ich will dich auch hier nicht vorführen oder sowas, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ist auch nicht... jenseits von allem, ne? Ja. Ja, sollen wir mal noch ein Bunkuchayo-Lied spielen? Ja, das können wir machen, ja. Wenn es danach besser geht, ja, auf jeden Fall. Wir können auch was anderes spielen. Und zwar von, habe ich in letzter Sendung schon angekündigt, Gelded Nelt haben ein neues Album draußen. Das Album besteht eigentlich aus einem Magazin, ein DIN A5 Magazin, schön aufbereitet, vierfarbig und toll und bunt und tolle Bilder drin. Und die haben sich einfach gedacht, wir machen mal so eine Art Tribute to Gelded Nelt. Und da kommen dann laut 22 verschiedene Bands zu Wort. Mit 22 verschiedenen Musikstilen und verschiedenen Arten von Musiken. Ja, und die covern dann Gelded Nelt Lieder, die es allerdings vorher noch nie gab. Und hinter diesen Bands, diesen 22 verschiedenen Bands, steht niemand anderem als die zwei Jungs von Gelded Nelt. Das ist aber mal kompliziert. Das ist kompliziert, hast du kapiert? Ja, das ist so eine Rückkopplungsart, das wahrscheinlich. Also, ist kompliziert, also, ja. Ich weiß nicht, ob ich es kompliziert erklärt habe oder. Also erstmal 22 Songs, also quasi auf der CD drauf. Genau. Erstmal. Ja. Das, das ganze Magazin inklusive CD ist für 5 Euro erhältlich bei Gelded Nelt.com und es lohnt sich auf jeden Fall. Und daraus spielen wir jetzt ein Lied. Von der Band Metallica Metallica Navratilova. Und das Lied heißt Bands. Wo das vielleicht nochmal erklärt wird, was ich gerade eben erzählt habe. Ja, es wird vielleicht im Laufe des Lieds deutlich. Mal schauen, gucken mal zu, ne? Ja, das Ganze heißt circa 10.000 Jahre Gelded Nelt. Das ist das Album. Ich bin voll der edle Typ. Wie ich guck und wie ich grins. Die Kings und Queen, die gibt's schon, nenn ich mich halt einfach Prinz. Wir sind voll lieb und spielen Schä und wir haben Delfine gern. Da ist es so, gar kein Wunder, dass wir dann die Flippers sagen. Ich wär so gern dabei, um die Benzema zu finden. Und klappt doch, dass die nicht ganz sauber sind. Der Sänger singt echt wie Raubkatz und die Gitter faucht dich an. Panda wär doch ein guter Name, mache Fahrt auf Panda. Selbstbewusst, so muss es klingen und doch sanft wie Blütenblätter. Tulpenkraft ist doch ganz fett, große Stolz, das ist noch sehr da. Ich wär so gern dabei, um die Benzema zu finden. Die sind doch nicht ganz sauber, ich glaub, die spinnen. Und mehr Hände, Rocco drauf. Roxetta ist dann das Pendant. Roxette, schön stolz, so war ich jung. Männer vor, so sehen wir aus. Stell der harte Griecher vor. Schriftzug fertig, F vergessen. Allerhaupt, dann nicht nur. Ich Nix zu du, Gott und Satan hen uns gewe, innere kleine goldne Truhe. Ja, geldet nicht. Der hat sich ein bisschen hessisch angehört, teilweise. Ist pfälzisch. Okay. Ja, also fast getroffen. Ja. Ja. Also hessisch. Aber der Nelt wohnt jetzt inzwischen wieder in Frankfurt. Die haben ja alle beide lange Jahre in Berlin gewohnt. Und jetzt haben sie sich wieder irgendwie Richtung Süden verzogen. Nachdem klar war, dass Berlin eigentlich verlorener Posten ist. Und jetzt wohnen sie wieder. Der eine wohnt in der Pfalz und der andere wohnt in Frankfurt. Mhm. Ja. So, nun wieder zu dir. Ja, der Uli, der Hoshi schreibt irgendwie, wer ist denn punkiger, der Arm 81-Typ oder ja, der Jan Müller von Tokotronic, mit dem habt ihr doch auch mal zusammengearbeitet? Ja, also Jan Müller hatte mal bei der ersten Single irgendwie auch die, also hatte die mitfinanziert bei dem Label Rockotronic. Ja. Und der hatte das Label. Das beantwortet jetzt aber nicht die Frage. Oder willst du weiter ausholen? Ja, also. Ja. Wer punkiger ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt nicht. Hast du ihn eigentlich überhaupt mal gesehen oder hast du es einfach nur so gesagt bekommen, du sollst die Lieder fertig machen für die Single? Genau so war es nämlich. Nee, also Jan Müller hat mir mal irgendwann hier in Köln noch getroffen, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Ja. Und war mal irgendwie mit dem auch Bier trinken, aber ansonsten kann ich es auch nur, also kann man eigentlich nicht so beantworten, wer wann jetzt wie punkiger ist. Also vom Aussehen her würde ich auf jeden Fall sagen, der von Armin 81. Aber das ist, da möchte ich doch gerne in der Frage ausweichen, mal wieder. Also. Ja, mal wieder, ja. Alles klar. Ja. Was waren hier noch? Puh, ist es möglich, ein Mini-Netbook mit einem abgespeckten Linux und naja, okay. Das hat ja, glaube ich, nichts mit der Sendung zu tun. Du hast dir noch als Egotronic gewünscht. Wieso, weshalb, warum? Ja, also gute Band auf jeden Fall. Mhm. Kommen ja auch also aus deiner Ecke, Band. Ne? Der Thorsten kommt doch auch da irgendwie aus dem Odenwald. Weinheim, glaube ich. Ja, da, genau. Da die Ecke, ist ja, jetzt kann man mit dem Fahrrad fahren, ne? Die Strecke. Ja. Ja. Ja, also Egotronic haben ja sehr viele. Kennst du noch aus der Zeit? Nee, aus der Zeit. Oder bist du noch zu jung? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich bin eher sogar zu alt. Ich glaube, der ist sogar ein paar Jahre jünger noch. Ja. Also, das. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Also aus der Zeit auf jeden Fall nicht. Also das mit deinem Facebook-Profil, dass du 91 geboren bist, das stimmt also wahrscheinlich nicht. Oh, steht das auf meinem Facebook-Profil? Ich glaube, das steht da, ja. Oder hast du es nur wegen Tinder so reingeschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Also steht da 91? Ich glaube schon, ja. Also, muss ich nochmal genau nachgucken. Ja. Ja, egal. Stimmt nicht. Nee. Kann ja nicht stimmen. Ja, warum? Weiß man's, ne? Vielleicht, was ich. Crystal Meth abhängig gewesen zwischen 11 und 13 oder so. Kann ja alles sein. Nee, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also auf jeden Fall schon ein paar Jahre älter. Ja. Okay. Ja, dann spielen wir Egotronic, aber das müssen wir ausblenden. Tut uns leid, weil das nämlich 4 Minuten und 16 Sekunden hat. Also, mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. 17 Sekunden und da drin. Okay. We'll be right back. dann blenden wir das jetzt hier mal aus. Du denkst jetzt wahrscheinlich, ich habe das jetzt böse vergewaltigt abgebrochen, aber das ist hier dieser Regler, ne? Das ist, was du hier hörst, das ist anderes. Das ist immer die Schwierigkeit bei dem Ausblenden. Ach, jetzt schon ausgeblendet? Ja, ist schon ausgeblendet, ja. Ich habe hier das langsam den Regler runtergezogen. Das hören nur die Leute, die jetzt gerade im Stream zuhören oder bei Bermudafunk auf 105,4 oder 89,6 in Mannheim. Du hast das jetzt wahrscheinlich. Das waren keine 3 Minuten. Das waren keine 3. Nee, jetzt fing es dann an irgendwie. Weißt du, wenn da einer irgendwie anfängt, auf seinem Keyboard da irgendwie da rumzueiern. Und dann wiederholt sich der Text ja sowieso wieder. Ja, also gut, das waren jetzt aber. Ja. Warum rumzueiern? Es waren 2 Minuten waren es. Okay, alles ja. Klar. Ja. Also es ging jetzt gar nicht um die 4 Minuten, sondern eigentlich geht es ja nur um das Lied. Also. Nee, eigentlich geht es ja darum, dass wir hier eine Sendung machen, wo halt der Gesprächsanteil dementsprechend hoch sein sollte, weil einfach Lieder aneinander ketten, das kann ja jeder dahergelaufene ja, DJ. Ne? Also das ist ja echt keine große Kunst, sondern hier geht es ja um Unterhaltung, Entertainment. Ja, also du findest, also du bist jetzt quasi nicht so Fan von Egotronic. Doch, warum soll ich kein Fan von Egotronic sein? Ja, was ist Fan? Ja, okay. Das ist ja der Grund, warum ich einen Nachfolger suche, weil bei mir hat sich so ein bisschen so die Müdigkeit eingestellt. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich war jetzt am Wochenende war ich auf der Punkstelle. Die hat da irgendwie wieder 30-jähriges Jubiläum gefeiert und hat im Sonic Ballroom irgendwie 1000 Bands irgendwie aufstarten lassen. Und ich stand halt mal wieder die ganze Zeit draußen und habe geraucht, anstatt mir die Bands anzugucken. Also hast du die schon teilweise gesehen gehabt? Ja, und ich habe mir sie angeguckt und habe dann gesagt, okay, schön, ich hole mal ein Bier, tschüss. Okay. Ja. Also das ist halt, obwohl das gute Bands waren, weißt du, also daran lag es ja gar nicht, aber ich irgendwie, ist es dann irgendwie, stelle ich mich dann lieber draußen irgendwie in den Hof und trinke halt mein Bier und unterhalte mich mit Leuten. Das finde ich manchmal spannender, als irgendwie stier auf die Bühne zu gucken. Ja, es kommt auch immer darauf an, wie das Konzert dann ist. Also ob dann irgendwie viel, also bei Egotronic zum Beispiel, bei den Dieren, da ist ja auch ziemlich viel, geht das Publikum ziemlich mit und so und das ja. Macht es ja irgendwie auch aus. Ja, klar. Also, ist auch ein junges Publikum, ne? Ja, genau, das ist halt ein. Ja. Bei älteren ja, genau. Bands, da ist dann teilweise, dass man sich halt nur noch anguckt. Ja, und fragt, wo sind die Stühle? Ja, genau. Also. Ja. Wann spielen und, hier mal wieder? Mit ist jetzt eigentlich nur Bum Kuncha Youth. Deshalb bist du hier, um für deine Band ein bisschen Werbung zu machen. Also wir haben ja erst vor 3 Monaten gespielt und dann machen wir es, also ist normalerweise dann immer wieder eine Pause. Eine Pause. Ne? Ja, ist wichtig. Also, man darf sich ja, dann. Also ist auf jeden Fall noch nicht festgelegt. Also ihr seid nicht Burnout bedroht. Burnout bedroht? Also. Ja. Dass wir jetzt zu viel in Arbeit quasi in die ja, Band reinstecken. Genau. Ja. Das habe ich gemeint. Nee, deswegen ist ja auch schon, deswegen machen wir es ja auch schon so lang, weil immer mal wieder zwischendrin Pausen sind. Vielleicht liegt es auch da dran. Das ist wie so Slow-Mo, das Ganze. Ja, also genau. So, du willst jetzt wahrscheinlich, dass wir ein Lied spielen. Mache ich gerne. Such da eins aus. Oder ja, mach doch in der Reihenfolge da weiter. Meinst du? Chefdenker? Ja, könnten wir auf jeden Fall spielen. Chefdenker, ja. Mache ich doch gerne. Die gefallen mir zum Beispiel sehr gut. We'll be right back. Ja, Chefdenker. So, Uli, das ist wieder eine Frage von der Online-Redaktion vom Hoshi. Rudi und Uli, eine Musikfrage. Mögt ihr Dead Moon? Wenn ja, mögt ihr auch die Nachfolgeband Pierced Arrows? Oh, da muss ich jetzt schon wieder passen. Ja? Also kenne ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe Dead Moon irgendwann mal in den 90ern in Heidelberg gesehen. Das ist so eine Band, die besteht aus einem Pärchen. Also wir haben einen Schlagzeuger. Mhm. Also glaube drei Leute. Ja, und interessant ist halt, dass sie ihre Platten immer auf Mono aufgenommen haben. Selber daheim irgendwie eingespielt. Irgendwie, die kommen irgendwo aus dem Dorf, irgendwie mitten in den USA. So aus dem Wald irgendwie. Und da haben sie auch noch einen Kiosk oder so einen kleinen Tante-Emma-Laden, wo sie halt auch viel Musikinstrumente verkaufen, die sie wahrscheinlich nicht loskriegen in dem Dorf. Und die Instrumente sind dann meistens selber gebaut. Die Gitarre und so. Ja, und die machen halt so Hardcore. Nicht Hardcore. Die sind so, wie nennt man sowas? Gitarrelastige 77er Punkrock. Ja. Und von der Nachfolgeband habe ich noch gar nichts gehört. Hat mich dann auch nicht mehr so weiter interessiert. Ja, das ist halt so. Mhm. Also konnte jetzt auch nichts dazu sagen, groß. Ja. Man muss sich halt ein bisschen auskennen, ne? Mhm. Wenn man hier den Job machen will, da als Moderator. Ja. Ja, dann muss ich meine Augen weiter aufhalten und gucken, wer hier als Nachfolgeperson hier den Chefsessel übernimmt. Vielleicht sogar eine Frau, das wäre mal was Neues. Weil ich habe gemerkt, ohne Scheiß, dann also letztes Jahr, ne, die meisten, ich sehe ja immer die Statistik, wer wo am meisten eingeschaltet wird. Wenn eine Frau in der Sendung ist, komischerweise, hören mehr Leute zu. Als wenn ein Mann in der Sendung ist. Ganz komisch. Ich weiß also nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ja, Statistiken halt, ne? So, feines Sahne-Fischfilet hast du auch gewünscht. Das ist so ein bisschen mit dem Audiolith-Label, oder wie? Ja, also ich finde viele Bands davon auf jeden Fall gut. Mhm. Also unter anderem auch noch Frittenbude zum Beispiel, also zumindest live. Würde da auch gerne auf das Label kommen, huh? Schätze ich mal. Ja oder nein? Ganz einfache Frage. Ja? Das Label hat mir da noch nie also überlegt gehabt. Also nee, habt ihr euch nicht keine Gedanken gemacht. Das macht wahrscheinlich dann der Linus wieder. Der reist dann wieder durch die Weltgeschichte und labert die Leute unter den Tisch. Ja, wir hatten ja bisher die ganzen Sachen immer auf Tumbleweed Records rausgebracht. Also das ist ja mehr so. Also was ist das für ein Label? Ein Mann-Label hier auch aus Köln. Ja. Und das war eigentlich immer ganz okay gewesen. Also ja. Lebt er noch, oder? Ich glaube schon. Ja? Seit Silvester auch nicht mehr gehört. Ach so. Und also Label ist ja für uns dadurch, dass wir ja so, dass es ja nicht so professionell da betrieben wird, als es jetzt nicht so eine Hauptfrage. Du brauchst jetzt hier nicht so nervös rumnesteln in der Singlesammlung. Das ist gar nicht nötig. Das sieht man nämlich nicht. Ich wollte es nur ein bisschen sortieren. Also Aber die CD und das Magazin von Gelded Nelt hätte ich gerne wieder zurück. Da habe ich nämlich nur ein Exemplar. Ja, dann spielen wir was von Feine Sahne Fischfilet. Die kommen ja aus Rostock. Nee, oder wo kommen die? Also in der Nähe, ich glaube, ne? Irgendwo überhalb von Berlin. Ja, genau. Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo aus dem Dorf. Und haben ein schweres Leben als die einzigen Nicht-Nazis in ihrem Kaff. Ja. Ja. Auch bekannt durch einen Verfassungsschutzbericht vom letzten, vorletzten und vorvorletzten Jahr. Jetzt spielen wir das Lied Geschichten aus Jamen. We are wasted in Jamen. Wasted in Jamen. Ich hab mich noch nie so scheiße benommen. We are wasted. Wasted, wasted in Jam. Wann komm ich endlich mal wieder zurück nach Jam? Es geht wieder los. On the road, 2 Tage Das waren Feine Sahne Fischfilet und zu Gast war hier der Uli von der Band Boomkuncha Youth. Ja, also ja. Richtig ausgesprochen auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie ein Fußballer gewesen, ne? Ja, also ist der erste asiatische Fußballspieler in der Bundesliga gewesen und bei Eintracht Frankfurt hat er gespielt. Also und in Leverkusen, habe ich gelesen bei Wikipedia. Ja, da wäre es gut, wenn der Linus jetzt anwesend wäre, weil der ein großer Fußballfan ist. Also. Ja, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan. Ich habe mich nur auf die Sendung vorbereitet, im Gegensatz zu dir. Und der Hoshi, an dem möchte ich mich, der in der Online-Redaktion sitzt, möchte ich mich bedanken. Er möchte jetzt als Belohnung, weil er hier so viele Fragen gestellt hat, möchte er, dass ich jetzt noch ein Lied von Dead Moon spiele. Würde ich gerne machen, leider ist die Sendung zu kurz und wir müssen auf jeden Fall noch ein Lied von dieser Band spielen, wo der Uli mitspielt, nämlich Boomkuncha Youth. Weil du hast ja die ganzen Singles dabei und soll sich auch gelohnt haben für dich. Ja, das ich hatte ja gehofft, dass ich alles spiele, ne? Komplett ganzen, alles. Die ganze restliche Playlist, die man jetzt nicht sehen kann. Aber du hast ja auch noch andere Sachen mitgebracht, die muss man dann halt auch spielen, ne? Das musst du schon so sehen. Aber jetzt spielen wir noch ein Lied von euch. Das heißt MySpace, das ist aber auch schon, muss ja schon etwas älter sein, weil MySpace kennen ja die heutigen Jugendlichen ja gar nicht mehr. Ja, also das war, glaube ich, vom Text her ist es irgendwie vor 4 Jahren, hat der Linus das geschrieben. Und dann hat das zwischen. Da gab es noch MySpace. Vor 4 Jahren? Ja, so ungefähr 4 oder könnte auch 5 Jahre sein. Ja. Und dann hat was zwischenzeitlich in Google Plus umbenannt. Nee, wie? Also er. Ja, er hat es umbenannt. Genau, ja. Also. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, ob das sogar auch damit draufsteht. Egal. Also, und mittlerweile müssen wir es dann wahrscheinlich wieder umbenennen, aber. Tja, dann spielen wir jetzt das Lied hier einfach noch so am Abschluss, ne? Und dann trinken wir hier noch ein schönes Bier. Obwohl ich ja gar nichts mehr trinken darf, weil ich ja heute eine Gelbfieberimpfung bekommen habe mit Lebendviren. Oh. Und da hat der Arzt mir dringend davon abgeraten, Bier zu trinken. Aber das sind halt Ärzte, ne? Die haben keine Ahnung vom Leben. Und da halte ich das Mikro immer noch so nah dran. Ja, das ist gut so, ja. Wir kriegen es noch hin. Ja, also jetzt kommt noch Boomkuncha Youth und es war hier wieder Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 14.01. ist, dann handelt sich meine Wiederholung und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Hörern. Und nächste Sendung wird wirklich phänomenal, wird richtig gut. Da kommt nämlich die Mary von, habe ich jetzt vergessen, auf jeden Fall kommt die Mary. Tschüss, macht's gut. Tschüss, auf Wiedersehen.